Die Templer zeigen sich verräterisch und die Johanniter zweifelhaft. Fanatisierter Pöbel beschimpft und besudelt den Hohen Staufen und sein Gefolge in Akkon. Der merkwürdige fünfte Kreuzzug, auf dem die Diplomatie des Kaisers ohne Blutvergießen einen Erfolg erreicht hat, wie er seit dem ersten nicht mehr errungen wurde, findet ein rasches Ende. Die wüste Hetze gegen den Gebannten aber hat der Kreuzzugsidee vor allem in Deutschland einen schweren Stoß versetzt. In Unteritalien ist inzwischen ein päpstliches Kreuzheer, die Schlüsselsoldaten genannt, weil sie auf ihren Fahnen die Schlüssel des heiligen Petrus tragen, eingefallen. Der rasch zurückgekehrte Kaiser schlägt diese Truppen mit Leichtigkeit aus dem Lande. Trotzdem kommt es erst nach langwierigen Verhandlungen, bei denen Hermann von Salza und Herzog Leopold von Österreich vermitteln, 1230 zum Frieden von Ceprano, in welchem Friedrich vom Banne gelöst wird, die Ergebnisse seiner Kreuzfahrt anerkannt werden, aber die Kurie hinsichtlich der sizilianischen Kirche große Zugeständnisse erhält. Auffallend ist der ehrliche Friedenswille des Hohen Staufen. Nun folgen glückliche Regentenjahre. Vor den Reformen und Gesetzesverordnungen dieses Herrschers verschwindet mit dem Durchbruch des römischen Rechts der Feudalismus. Das Rechtsverfahren wird ein schriftliches, das Gottesurteil verschwindet. Die Anwendung der Tortur wird eingeschränkt, der Zweikampf erschwert. Auf Zeit bestellte, besoldete Beamte, dem König unbedingt ergeben, verwalten den Staat. Auch im Heerdienst werden die sizilischen Barone beinahe überflüssig, weil sich Friedrich eine unbedingt zuverlässige und vor allem der Kirche völlig unzugängliche sarazenische Söldnerschar hält. In dem straff regierten und streng besteuerten Staat erstehen königliche Burgen und Städte, so Aquila und Luceria. Schmücken sich prunkvolle Schlösser mit Kostbarkeiten, mehrt sich die Flotte. Der König braucht nur Ruhe für die Auswirkungen seiner modernen Verwaltung und die Zukunft in Italien muss von Jahr zu Jahr mehr ihm gehören. Dem Sohn in Deutschland hat Friedrich eine wahrhaft undankbare Rolle zu spielen gegeben, die für den unerfahrenen, ehrgeizigen Jüngling zum Verhängnis wird. Von seiner Umgebung, dem schwäbischen Ministerialen Konrad von Winterstetten, Heinrich von Neifen und Anselm von Justingen, wird er gegen die Fürsten aufgebracht, ohne vom Vater gefördert zu werden. Auch in der Ehe mit der älteren Frau, die ihm der harte Wille des Kaisers aufgezwungen, ist er nicht glücklich. So macht der junge König ohne Stetigkeit deutsche Politik, muss aber schließlich die eigenen Gedanken fallen lassen und im Jahre 1231 den weltlichen Fürsten Zugeständnisse machen, die ihre Stellung zu der von selbstständigen Herren ihrer Länder, also Landesherren, ausgestalten. Das königliche Gericht weicht aus dem Gebiet der Fürsten zurück. Sie erhalten hier das alleinige Münz- und Geleitrecht, sie allein dürfen hier Städte gründen und die Städte dürfen keine Pfahlbürger, also Bürger außerhalb der Mauern, in ihrem Bereich aufnehmen. Das Weichbild der Städte darf nicht über die Stadtmauern hinausreichen und der fürstliche Hörige bleibt auch in der Stadt untertänig, wenn der Fürst hier seinen Fronhof besitzt. Im Frühjahr 1232 wird der immer noch den Städten zuneigende Sohn vom Kaiser hart angelassen und die Zividale verpflichtet, die Fürsten künftig zufriedenzustellen. Ja, Friedrich, dem Sohne wohl schon länger grollend, lässt nur auf die Bürgschaft von 11 Fürsten hin sich bestimmen, Heinrich als König wieder einzusetzen. Als der Kaiser im selben Jahre den weltlichen Fürsten die Wormser Zugeständnisse Heinrichs bestätigt, hat das deutsche Königtum auch rechtlich von seiner alten Machtstellung Abschied genommen. Neue Zerwürfnisse zwischen Vater und Sohn beginnen, als letzterer nach der 1223 erfolgten Ermordung des entsetzlichen Ketzerverfolgers Konrad von Marburg auf dem Reichstag von Frankfurt einen Landfrieden beschließen lässt, der die Ketzerverfolgung den weltlichen Gerichten übergibt und die ewigen Kreuzzüge gegen die Ketzer abstellen soll. Als der Kaiser, der in dieser Frage zugunsten der Kirche bereits unheilvoll festgelegt ist, in diesen Beschlüssen eine neue Untreue des Sohnes erblickt und auch sonst mit Heinrich einen schweren Zusammenstoß hat, lässt sich dieser, um das drohende Gewitter abzuwehren, zu Boppard in eine Verschwörung mit den deutschen Fürsten und in ein Bündnis mit den Lombarden ein. Schweren Herzens erbittet der Vater von Papst Gregor, dem offenkundigen Feind der Hohenstaufen, den Bannstrahl zur Vernichtung seines Sohnes. Als der Kaiser mit Hermann von Salza und seinem Söhnchen Konrad über die Alpen kommt, bleiben von der ganzen Fürstenverschwörung nur der Schwager des Königs, der Herzog Friedrich der Steidbare von Österreich, zwei Bischöfe und einige Grafen und Ritter übrig. Der unglückliche Sohn wirft sich in Worms dem Kaiser, der hier zum Missfallen der deutschen Fürsten wie ein unnahbarer Kalif des Orients auftritt, zu Füßen, entflieht aber, als er seine Stellung endgültig erschüttert sieht. Eingeholt ist er nun der Gefangene des Kaisers. Erst auf deutschen Burgen, dann auf apulischen Schlössern, endlich auf Schloss Nicastro in Kalabrien gefangen, ist er 1242 durch einen Sturz ums Leben gekommen, unversöhnt mit dem Vater. Auch seine beiden Söhne haben in italienischer Haft ihr kurzes Leben vertrauert. Heinrichs österreichische Gemahlin Margarete aber tritt nach dem Tode des Unglücklichen, an dessen Seite sie treu ausgehalten, in ein Würzburger Kloster ein. Eben da über dem Haupte des unglücklichen Heinrich die Wasser zusammenschlagen, begeht der Kaiser auf prunkvoller Reichsversammlung seine dritte Hochzeit, und zwar mit jener englischen Prinzessin Isabella, die einst der Sohn nach dem Wunsche des Vormunds zur Gemahlin hätte erhalten sollen. Hier in Mainz hält Friedrich seinen größten deutschen Reichstag ab. 75 geistliche und weltliche Fürsten, 18.000 Ritter sind erschienen. Ein Landfriedensgesetz für Deutschland wird verkündet. Ein Reichshofrichter mit Notar und Schöffen soll den Kaiser vertreten. Schriftlicher Geschäftsgang wird vorgesehen. Das Landfriedensgesetz ist bezeichnenderweise das erste und für lange Zeit das letzte in deutscher Sprache veröffentlichte Reichsgesetz. Zugleich mit diesem bedeutsamen Eingriff des gesetzgebenden Kaisers erfolgt der endgültige Friedensschluss zwischen Welfen und Hohenstaufen, in dem Friedrich 1235 dem Welfen Otto von Lüneburg die braunschweigisch-lüneburgischen Allodien seines Hauses und die Städte Braunschweig, Stade, Lüneburg und Goslar als ein in männlicher und weiblicher Linie vererbbares Herzogtum Braunschweig verleiht. Der Kaiser vermehrt bei seinem kurzen Aufenthalt den staufischen Besitz in Deutschland, indem er dem Bayernherzog seine ostschwäbischen Besitzungen abkauft. Er verstärkt den von Burgen beschützten Besitz im Elsass. Er macht in den Alpen zur Sicherung des eben erschlossenen St. Gotthard-Passes Uri und Schwyz reichsunmittelbar. Was hätte der Hohenstaufe auch in Deutschland vollbringen können, hätte er Zeit gefunden, hier seinen gesetzgeberischen Scharfsinn, seine Verwaltungsgeschicke und sein sizilianisches Gold spielen zu lassen?